Er funktioniert noch, auch wenn Lyphorhel 2 das wesentlich nähere der Foldrelie ist. Nach sorgfältiger Prüfung entschließt sie es zu wagen. Svino befindet sich höchstwahrscheinlich in Gesellschaft Mikkelsilvers. Mit ein bisschen Glück kann Hinlei sie schneller ausfindig machen als die Schergen des Sanatoriums. Ist die lokale Security dort überhaupt auf diesen Sonderfall vorbereitet? Wahrscheinlicher ist, dass Spezialkräfte angefordert werden müssen. So geschieht es, dass eine junge Diplomatin auf der Flucht, tief im Exil, fast an der Baumgrenze weit hinten in der Provinz Lyhora, einen maskierten Schichtenkontakt zu einem ganz bestimmten Klassenkameraden aufbaut. Hoffentlich trifft ihre Nachricht auf offene Ohren.